Erster wehe den Menschen, die nachts böse Pläne machen. Am Morgen führen sie diese Pläne aus. Zweiter, sie wollen Felder haben und nehmen sie einfach weg. Sie stehlen auch Häuser von anderen. Dritter, Gott sagt, ich plane jetzt Unglück für dieses Volk. Es wird eine sehr schwere Zeit sein. Vierter, dann singen die Leute ein trauriges Lied über euch. Fremde teilen euer Land unter sich auf. Fünfter, deshalb wird niemand mehr Land für euch ausmessen. Ihr gehört nicht mehr zur Gemeinde Gottes. Sechster, die Leute sagen, hört auf zu predigen. Man soll nicht über diese schlimmen Dinge reden. Siebter, ist Gott etwa schnell wütend? Seine Worte sind gut für ehrliche Menschen. Achter, aber mein Volk ist wie ein Feind. Ihr stehlt Mäntel von friedlichen Wanderern. Neunter, ihr jagt die Frauen aus ihren Häusern. Ihr bestiehlt die Kinder für immer. Zehnter, geht weg von hier. Alles ist schmutzig und kaputt. Es gibt eine große Zerstörung. Elfter, ihr glaubt lieber Lügnern. Wenn jemand von Wein redet, hört ihr ihm gerne zu. Zwölfter, Gott sagt, ich werde alle Menschen von Jakob sammeln. Sie sind wie viele Schafe im Stall. Dreizehnter, ein Anführer geht vor ihnen her. Sie gehen durch das Tor nach draußen. Gott führt sie an.